Es war ein Mädchen und ein Matrose. Er war aus London und sie war aus Chile. Er sprach von Liebe, sie sprach von Treue. Und er sagte, dass sie ihm gefielen. Er sprach nur Englisch, sie nur Chilenisch. Und so verstanden sie beide kein Wort. Doch seine Blicke und seine Seufzer und seine Küsse verstand sie sofort. Waren sie selig, als sie verliebt in die Arme sich sanken. Doch hatten beide ganz im Geheimen, ganz plötzlich den gleichen Gedanken. Sie lernte Englisch und er Chilenisch, ohne zu wissen, was damit geschieht. Denn sie begannen sich zu verstehen. Und das verleidet das Ende von